Gabriel sieht, wie diese Monster aus Men in Black, wirklich, ich hab... Hi zusammen, herzlich willkommen zu Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Leonid. Und unser heutiges Thema ist Martin Schulz, der Kanzlerkandidat. Ich glaube, fast jeder in Deutschland weiß jetzt, dass Martin Schulz der SPD-Kanzlerkandidat ist. Simon Gabriel, der Wirtschaftsminister und die ehemalige SPD-Leiter, hat ihm diese Kandidatur überlassen. Und jetzt möchte Sigmar Gabriel Außenminister werden. Nach dieser Nachricht gab es im Netz sehr kontroverse Diskussionen, vor allem auf Twitter, sowohl bei den Linken als auch bei den Rechten. Andreas Scheuer von der CSU sagte, Kandidat Martin Schulz ist das letzte Aufgebot. Auch er wird keinen Erfolg haben. Beatrix von Storch von der AfD sagte dazu Folgendes. Spiegel berichtet, Martin Schulz werde SPD-Kanzlerkandidat. Namens der ganzen AfD herzlichen Dank, wir können unser Glück kaum fassen. Noch ein negativer Punkt für SPD war die Tatsache, dass viele SPD-Abgeordneten über den Rückzug von Gabriel aus den Medien erfahren haben. Trotzdem hat der Fraktionschef von SPD, Thomas Oppermann, versucht, eine gute Miene zu machen. Laut der Berliner Zeitung rief Fraktionschef Thomas Oppermann die Abgeordneten auf, sich nun auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Ab heute heißt es nicht mehr lamentieren, sondern kämpfen. Vielleicht hat Oppermann in diesem Fall sogar recht, denn laut einer Umfrage des Fokus halten 62% der Befragten Schulz für eine gute Wahl. Laut einer ARD-Umfrage liegt er sogar bei der Beliebtheit ungefähr auf demselben Niveau wie Merkel. Ich muss sagen, ich stimme dieser Umfrage tatsächlich zu. Ich habe schon im November oder im Dezember gesagt, dass Schulz auch definitiv die bessere Kandidatur ist. Ich finde, dass die SPD wirklich absolut richtig gemacht hat. Mal sehen, ob es tatsächlich was bringt, aber... Das ist nämlich der springende Punkt, denn die SPD hat, wie gesagt, die SPD hat Tiefwerte wie noch nie gehabt. In einigen Bundesländern ist momentan sogar AfD die führende Kraft vor der SPD, das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber das, was ist das Schlechte? Okay, sie kapieren das Problem und suchen nach einer Lösung dafür. Ich finde es ganz logisch. Ja, das ist nämlich das Ding. Logisch, es ist auf jeden Fall logisch. Den einzigen Menschen zu dem, der außer Gabriel überhaupt in Frage käme. Denn es gab nur Gabriel und Schulz. Ich meine, ja, wer sollte sonst sein? Aber das heißt, ja, das heißt so. Was? Denn die SPD, genauso wie die CDU, kümmert sich überhaupt nicht um den quasi Nachwuchs. Irgendjemand Jüngeren, irgendjemand Frischeren reinzuholen, der eine andere Sichtweise auf den hat. Ja, da willst du wirklich einen anderen Fass aufmachen. Ich sage ja auch nicht, dass man das Problem von heute auf morgen lösen könnte, sondern er hätte quasi so ein bisschen vorausdenkender machen können. Und außerdem, wie gesagt, so viel mehr bringt Schulz der SPD überhaupt nicht. Also ich meine, wir sind uns ziemlich sicher, dass die SPD keine Regierung stellen wird. Von daher, es wird höchstens wieder nur der rechte Arm von Merkel, wenn Merkel denn dieses Mal gewinnen sollte. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, ich glaube, Schulz könnte tatsächlich Kanzler werden. Ich glaube, er hat wirklich gute Chancen bei Rot-Rot-Grün. Warum nicht? Das Problem ist... er hat wirklich einen Vorteil. Okay. Er sieht wirklich menschlich aus. Er wirkt menschlich. Das sieht nicht wie Roboter aus. Das ist wirklich so das Minimum, was die SPD erfüllen muss. Ja, einen Menschen. Was soll ich sagen? Halt, Gabriel, er sieht wirklich, Gabriel sieht wie diese Monster aus Men in Black, wirklich. Ich hab manchmal das Gefühl, dass er wirklich jetzt ein bisschen plötzlich platzt und dann kommt diese Bug, weißt du? Wirklich, er sieht halt nicht wie ein Mensch aus, nicht wie ein Human Being. Dann auch die Tatsache, dass es wirklich, wie komisch ist das, dass Sigmar Gabriel das irgendwie erst in den Medien verleugnen ließ, dass die SPD-Mitglieder erst durch die Medien erfahren haben, dass Schulz der neue Kandidat ist. Ich meine, stimmt die Kommunikation bei Ihnen nicht? Ja, ich glaube, dass Oppermann versucht gerade eine gute Miene zu machen. Weil die Stimmung bei der SPD definitiv nie super positiv ist. Ein weiterer Negativpunkt für Schulz, ist seine Verbindung zu der EU. Ich meine, er war quasi der größte Chef der EU. Und das Ding ist halt, die Leute, die gegen die SPD wählen, sie hassen die EU. Und er repräsentiert, letztendlich gibt es keinen Menschen, der die EU mehr repräsentiert als Schulz. Aber warum? Nee, aber diese Umfrage zeigt was anderes. Ich weiß nicht, ob die Leute tatsächlich ihn mit der EU assoziieren. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Verbindung ist nicht so stark. Das kann sehr gut sein. Wenn die zum ersten Mal von ihm erfahren haben, werden sie vielleicht hören, oh ja, das war doch der eine Kerl, der Alkoholiker wurde, weil er jetzt genau, Fußballer zu werden. Genau, für mich als Russ ist das super Vorteil. Wirklich, er weiß Bescheid, er weiß, wie wirklich, coming from the bottom. Ich finde es großartig, vor allem für Deutschland, wo wirklich die Eliten super abgeschlossen sind und wirklich so eigentlich in der letzten Zeit tatsächlich wirklich aus den oberen Klassen kommen. Und wie seht ihr das? Wird Martin Schulz das Ruder der SPD nochmal rumreißen können oder werden die Umfragewerte noch weiter sinken? Schreibt in die Kommentare! Ciao! Danke fürs Zuschauen.